Mario legte eine Hand auf seine Brust, um einen gewaltigen Schlag seines Herzens unter Kontrolle zu bringen, der ihm bis auf die Zunge geschwappt war und nun an seinen Zähnen zu zerschellen drohte. Er blieb stehen und fuchtelte aufdringlich mit dem Zeigefinger zentimeterdicht vor der Nase seines weltberühmten Kunden herum. »Sie glauben, dass die ganze Welt, ich meine die ganze Welt, der Wind, das Meer, die Bäume, die Berge, das Feuer, die Tiere, die Häuser, die Wüsten, der Regen, du kannst schon etc. sagen, die Etceteras, glauben Sie, dass diese ganze Welt eine Metapher für etwas ist?« Neruda öffnete den Mund und sein kräftiges Kinn schien ihm aus dem Gesicht zu fallen. »War das eine sehr dumme Frage, Don Pablo?« »Nein, Mann. Nein.« »Ja, Sie machen so ein komisches Gesicht. Nein, nein. Ich bin nur ins Nachdenken gekommen.« Der Dichter verscheuchte mit einer Handbewegung ein imaginäres Insekt, zog seine rutschende Hose hoch und sagte mit dem Zeigefinger auf die Brust des Jungen tippend, »Weißt du was, Mario? Wir treffen ein Abkommen. Ich gehe jetzt in meine Küche und mache mir ein Omelett aus Aspirin, um über deine Frage nachdenken zu können, und morgen sage ich dir, was ich von ihr halte.« »Wirklich, Don Pablo?« »Bestimmt, Mann. Bis morgen.« Der Briefträger nahm sein Fahrrad vom Laternenmast, ließ übermütig die Klingel ertönen und mit einem breiten Grinsen, so breit, dass es den Dichter samt seiner nächsten Umgebung umfasste, rief er, »Auf Wiedersehen, Don Pablo!« »Auf Wiedersehen, mein Junge!« Der Briefträger Mario Jiménez nahm wörtlich, was ihm der Dichter gesagt hatte, und beobachtete während des ganzen Rückwegs zur Bucht das Hin und Her des Meeres. Obwohl es an Wellen nicht mangelte, die Mittagssonne makellos strahlend, der Sand mollig und die Brise nur leicht war, wollte ihm nicht eine einzige Metapher einfallen. Die ganze Beredsamkeit des Meeres machte ihn stumm. Seine Sprachlosigkeit war so beharrlich, dass, verglichen mit ihr, selbst die Steine am Strand geschwätzig erschienen. Verärgert über die Unzugänglichkeit der Natur, schlug er den Weg zur Strandbar ein, um sich mit einer Flasche Wein zu trösten und dort vielleicht auf einen zu stoßen, der in der Bar herumlungerte und ihn zu einer Partie Takataka aufforderte. Da es im Dorf keinen Fußballplatz gab, befriedigten die jungen Fischer ihren sportlichen Ehrgeiz gewöhnlich mit gekrümmten Rücken beim Tischfußball. Da Mario ahnte, dass das gewohnte Einerlei drinnen seine Niedergeschlagenheit noch verstärken würde, betrat er die Bar mit dem festen Entschluss, das Trinkgeld des Dichters in Wein umzusetzen. Doch mit einem Schlag befiel ihn ein derartiger Rausch, wie ihn bisher kein einziger Wein in seinem kurzen Leben verursacht hatte. An dem Tisch mit den angerosteten blauen Fußballern spielte das schönste Mädchen, das Mario alle Filmstars, Platzanweiserinnen, Friseusen, Schulmädchen, Touristinnen und Schallplattenverkäuferinnen zusammengenommen je gesehen hatte. Obschon sein Verlangen nach all den Mädchen nur noch von seiner Schüchternheit übertroffen wurde, was ihn buchstäblich in Enttäuschungen braten ließ, ging er diesmal mit der Verwegenheit eines unschuldig Träumenden zum Takataka-Tisch. Hinter dem roten Torhüter blieb er stehen und versuchte völlig vergeblich, seine Faszination zu verbergen, indem er mit hüpfenden Pupillen die Kapriolen der kleinen Kugel verfolgte. Und als das Mädchen die metallenen Bande mit einem heftigen Schuss zum Dröhnen brachte, sah er ihr mit dem verführerischsten Lächeln, das er in der Eile hinbekam, in die Augen. Sie beantwortete diese Herzlichkeit mit einer auffordernden Kopfbewegung, den Sturm der gegnerischen Mannschaft zu übernehmen. Mario hatte noch gar nicht richtig bemerkt, dass das Mädchen gegen eine Freundin spielte, und wurde sich dessen erst vollends bewusst, als diese ihn mit einem kräftigen Stoß ihrer Hüften in die Verteidigung beförderte. Nur selten im Leben hatte Mario gespürt, wie gewaltig sein Herz schlagen konnte. Das Blut raste mit solcher Macht durch seine Adern, dass er sich an die Brust griff. Da schlug die Schöne mit dem weißen Ball an die Tischkante und hob die Hand, um ihn auf den Anstoßpunkt der im Laufe der Jahre verblichenen Mittellinie fallen zu lassen. Und als Mario an seinen Stangen drehte, um das Mädchen mit der Gewandtheit seiner kleinen Fußballer zu beeindrucken, nahm sie den Ball und steckte ihn zwischen ihre blitzenden Zähne, die ihn in dieser schlichten Strandbude unwillkürlich an einen Silberregen denken ließen. Sie beugte ihren in eine für ihre verführerischen Brüste zwei Nummern zu kleine Bluse gepressten Oberkörper nach vorn und forderte ihn auf, ihr den Ball aus dem Mund zu nehmen. Zwischen Erniedrigung und Faszination hin und her gerissen, hob der Briefträger zögernd seine rechte Hand, und als er mit seinen Fingern den Ball schon fast berührte, drehte sich das Mädchen mit einem spöttischen Lachen zur Seite. Sein Arm hing in der Luft wie zu einem lächerlichen Trinkspruch, ohne Glas und ohne Champagner, auf eine Liebe erhoben, die sich nie erfüllen würde. Die Schöne balancierte ihren Körper zur Theke, und ihre Beine schienen dabei im Takt einer unendlich raffinierteren Musik zu tanzen, als die der Ramblers es je gewesen war. Mario brauchte keinen Spiegel, um zu wissen, dass sein Gesicht rot und feucht war. Das andere Mädchen stellte sich auf die frei gewordene Seite des Tisches und klopfte mit dem Ball hart auf die Kante, um Mario aus seinem Traumzustand zu erwecken. Niedergeschlagen sah der Briefträger in die Augen seiner neuen Gegnerin, und obwohl er sich angesichts des Ozeans mit seiner Unfähigkeit zu vergleichen und Metaphern abgefunden hatte, sagte er sich wütend, dass das ihm von dieser farblosen Dorfmaid vorgeschlagene Spiel A. so aufregend wie ein Tänzchen mit der eigenen Schwester, B. langweiliger als ein Sonntag ohne Fußball und C. so unterhaltsam wie ein Schneckenrennen werden würde. Ohne ihr auch nur ein Blinzeln zum Abschied zu gönnen, folgte er der Spur seiner Angebeteten zur Theke, ließ sich auf einen Hocker fallen, als wäre der ein Kinosessel, und betrachtete die Schöne minutenlang voller Verzückung. Derweil das Mädchen seinen Atem auf die dickwandigen Gläser hauchte und sie mit einem blütenbestickten Lappen abrieb, bis sie makellos glänzten. Cosme, der Telegraphist, hatte zwei Grundsätze, von denen er nicht abließ. Den Sozialismus, den er seinen Bediensteten zu predigen pflegte, wenn auch nur oberflächlich, da alle schon überzeugt oder sogar in der Partei waren, und die Dienstmütze, die innerhalb des Postamts auf dem Kopf zu sitzen hatte. Er konnte Marios wirre Mähne, die proletarisch urwüchsig den Schnitt der Beatles noch übertrumpfte, tolerieren, die von Fahrradölflecken verseuchten Blue Jeans, die farblose Bauernlümmeljacke und die Angewohnheit, das Naseninnere mit dem kleinen Finger zu erforschen, akzeptieren. Aber das Blut geriet ihm in Wallung, wenn er Mario ohne Mütze daherkommen sah. Als der Briefträger gramvoll zum Sortiertisch ging und ein mattes Guten Morgen hauchte, brachte er ihn, indem er ihm einen Finger aufs Brustbein drückte, zum Stehen, führte ihn zu dem Haken, an dem die Mütze hing, drückte sie ihm bis über die Ohren auf den Kopf und forderte ihn dann auf, seinen Gruß zu wiederholen. »Guten Morgen, Chef.« »Guten Morgen«, grunzte Cosme. »Briefe für den Dichter?« »Viele Briefe. Und außerdem ein Telegramm.« »Ein Telegramm?« Der Junge hielt es gegen das Licht und versuchte, den Inhalt zu entziffern. Und ehe man sich's versah, war er schon auf der Straße und auf seinem Rad. Er trat bereits kräftig in die Pedale, als Cosme mit dem Rest der Post an der Tür erschien und hinter Mario herrief: »Du hast die Briefe vergessen!« »Ich bringe sie ihm später«, rief Mario zurück. »Du bist verrückt«, schrie Don Cosme. »Dann musst du ja zweimal fahren.« »Ich bin überhaupt nicht verrückt, Chef. So sehe ich den Dichter zweimal.« An Nerudas Tür hängte er sich an das Seil, das die Türglocke rücksichtslos in Aktion versetzte. Doch selbst 3 Minuten dieser Dosis Lärm brachten den Dichter nicht zum Vorschein. Mario lehnte das Fahrrad an den Laternenpfahl und rannte mit letzter Kraft zu den Felsen am Strand, wo er Neruda auf den Knien im Sand graben sah. »Glück gehabt«, japste er, während er über die Felsen zu dem Dichter eilte. »Ein Telegramm!« Da musstest du aber früh raus, Junge. Mario kam an Nerudas Seite zum Stehen und widmete dem Dichter 10 Sekunden heftigsten Keuchens, bis er endlich die Sprache wiederfand. »Macht nichts. Dafür habe ich großes Glück gehabt. Ich muss nämlich mit Ihnen sprechen.« »Das muss aber sehr wichtig sein. Du schnaufst ja wie ein Pferd.« Mario wischte sich den Schweiß von der Stirn, rieb das Telegramm an seiner Hose trocken und drückte es dem Dichter in die Hand. »Don Pablo«, sagte er feierlich, »ich habe mich verliebt.« Der Dichter nahm das Telegramm und fächelte sich damit unter dem Kinn. »Nun ja«, antwortete er, »das ist doch nichts Schlimmes. Dagegen gibt es doch Mittel.« »Mittel? Wenn es dagegen ein Mittel gibt, Don Pablo, dann will ich nur noch krank sein. Ich bin verliebt, hoffnungslos verliebt.« Die gewöhnlich schon träge Stimme des Dichters hörte sich diesmal an, als ließe er anstelle von Worten 2 Steine in den Sand fallen. »Gegen wen?« »Don Pablo?« »In wen, Mann?« »Sie heißt Beatrice.« »Dante, Tod und Teufel.« »Don Pablo?« »Es gab einmal einen Dichter, der so hieß und der sich in eine gewisse Beatrice verschossen hatte. Die Beatricen verursachen eine ganz maßlose Liebe.« Der Briefträger schwang seinen Big-Kugelschreiber und kratzte damit in der Handfläche seiner linken Hand herum. »Was machst du da?« »Ich notiere mir den Namen dieses Dichters, Dante.« »Dante Alighieri. Mit G in der Mitte und I und nein, Mann, mit H in der Mitte.« »Mit H wie Hanf?« »Wie Hanf und Haschisch.« »Don Pablo?« Der Dichter zog seinen grünen Kugelschreiber hervor, drückte den Handrücken des Jungen auf den Fels und schrieb mit pompösen Lettern den Namen auf die Haut des Briefträgers. Als er dann das Telegramm aufriss, schlug Mario sich die nun kostbare Hand vor die Stirn und seufzte erneut: »Don Pablo, Sie müssen mir helfen, weil ich nicht weiß, was ich ihr sagen soll. Wenn sie vor mir steht, ist es, als wäre ich stumm. Ich bringe kein einziges Wort über die Lippen.« »Wie? Du hast noch gar nicht mit ihr gesprochen.« »So gut wie nichts. Gestern ging ich am Strand entlang, wie Sie es mir gesagt hatten. Ich habe lange das Meer betrachtet, aber mir ist keine einzige Metapher eingefallen. Da bin ich in die Strandbar gegangen und habe mir eine Flasche Wein gekauft. Naja, die Flasche hat sie mir verkauft. Beatrice. Beatrice. Ich habe sie immerzu angestarrt und mich in sie verliebt.« Neruda kratzte sich mit dem Ende seines Kugelschreibers die glänzende Glatze. »So schnell? Nein, so schnell nicht. Ich habe sie wohl 10 Minuten lang angeschaut.« »Und sie?« »Und sie sagte, was gaffst du mich so an? Habe ich vielleicht was im Gesicht?« »Und du?« »Mir ist nichts eingefallen.« »Gar nichts? Du hast nicht ein Wort zu ihr gesagt?« »Gar nichts nicht. 5 Worte habe ich ihr gesagt.« »Welche?« »Wie heißt du?« »Und sie?« »Sie sagte Beatrice González.« »Du hast sie gefragt, wie heißt du?« »Gut, das sind 3 Wörter. Und die anderen 2? »Beatrice González.« »Beatrice González. Sie sagte Beatrice González und ich habe wiederholt. Beatrice González.« »Junge, Junge, du hast mir ein dringendes Telegramm gebracht, aber wenn wir uns weiter über Beatrice González unterhalten, wird mir die Nachricht in den Händen verfaulen.« »In Ordnung, öffnen Sie's.« »Du als Briefträger solltest wissen, dass Korrespondenz etwas Vertrauliches ist.« »Ich habe noch nie einen Ihrer Briefe geöffnet.« »Das habe ich auch nicht gesagt. Ich meine nur, dass man verlangen kann, seine Briefe in Ruhe und ohne Spione und Zeugen um sich herum zu lesen.« »Ich verstehe, Don Pablo. Das freut mich.« Heftiger noch als den ausbrechenden Schweiß empfand Mario den Kummer, der ihn beschlich, und er flüsterte hintersinnig: »Auf Wiedersehen, Dichter.« »Auf Wiedersehen, Mario.« In der Hoffnung, diese Episode gekonnt großzügig beschließen zu können, reichte ihm der Dichter einen Schein der Kategorie »sehr gut«. Mario sah ihn an und gab ihn heftig mit sich ringend zurück. »Wenn es nicht zu viel verlangt ist, hätte ich gern, dass Sie mir anstelle des Geldes ein Gedicht für Sie schrieben.« Seit Jahren war Neruda nicht mehr gerannt, aber in diesem Augenblick verspürte er den unwiderstehlichen Drang, sich zusammen mit den Zugvögeln, die Becker so lieblich besungen hatte, von diesem Ort hinwegzuheben. So rasch sein Alter und sein Leibesumfang es ihm erlaubten, machte er sich in Richtung Strand davon und warf dabei die Arme in die Luft. Aber ich kenne sie doch nicht einmal. Ein Dichter muss einen Menschen kennen, um von ihm inspiriert zu werden. Er kann nichts aus dem Nichts heraus erfinden. Wissen Sie was, Dichter? Blieb ihm der Briefträger auf den Fersen. Wenn Ihnen ein einfaches Gedicht solche Schwierigkeiten macht, werden Sie den Nobelpreis nie bekommen. Außer Atem blieb Neruda stehen. Mario, ich bitte dich um eines. Kneife mich, damit ich aus diesem Albtraum erwache. Verstehen Sie denn nicht, Don Pablo? Sie sind der einzige Mensch im Dorf, der mir helfen kann. Alle anderen sind Fischer, die wissen nichts zu sagen. Aber diese Fischer haben sich doch auch einmal verliebt und haben den Mädchen, die ihnen gefielen, bestimmt auch irgendetwas gesagt. Fischköpfe! Aber sie haben sie verliebt gemacht und sie geheiratet. Was ist dein Vater? Herr Fischer natürlich. Da hast du's. Irgendwann muss er ja mal mit deiner Mutter gesprochen und sie beredet haben, ihn zu heiraten. Don Pablo, dieser Vergleich zählt nicht, weil Beatrice tausendmal schöner ist als meine Mutter. Mein lieber Mario, ich kann dem Wunsch, das Telegramm jetzt zu lesen, nicht länger widerstehen. Gestattest du? Mit dem größten Vergnügen. Danke. Neruda wollte den Umschlag mit der Nachricht aufreißen, doch aufgeregt wie er war, zerfetzte er ihn. Mario stellte sich auf die Zehenspitzen und versuchte, dem Dichter über die Schulter zu sehen. Ist nicht aus Schweden, was? Nein. Glauben Sie, dass Sie den Nobelpreis dieses Jahr bekommen werden? Ich habe es aufgegeben, mir darüber große Gedanken zu machen. Ich finde es äußerst ärgerlich, meinen Namen jedes Jahr auf irgendeinem Platz der Kandidatenliste zu sehen, als wäre ich ein Rennpferd. Von wem ist denn das Telegramm? Vom Zentralkomitee der Partei. Der Dichter machte eine dramatische Pause. Junge, ist heute vielleicht zufällig Freitag, der 13.? Warum? Schlechte Nachrichten? Schlechter als schlecht. Man will, dass ich für die Präsidentschaftswahl kandidiere. Aber Don Pablo, das ist doch fantastisch! Fantastisch, als Kandidat aufgestellt zu werden, aber was, wenn ich wirklich gewählt werde? Ja, natürlich werden Sie gewählt. Jeder kennt Sie doch. Bei uns zu Hause gibt es nur ein einziges Buch und das ist von Ihnen. Und was beweist das? Wie, was beweist das? Wenn mein Vater, der weder lesen noch schreiben kann, ein Buch von Ihnen im Haus hat, bedeutet das, dass wir gewinnen werden. Wir werden gewinnen? Ja klar, ich werde jedenfalls für Sie stimmen. Ich danke dir für deine Unterstützung. Neruda faltete die sterblichen Überreste des Telegramms zusammen und begrub sie in der Gesäßtasche seiner Hose. Der Briefträger sah ihm mit einem feuchten Ausdruck in den Augen zu, der den Dichter an einen jungen Hund im Landregen erinnerte. Ohne eine Miene zu verziehen, sagte er, »Jetzt gehen wir in die Bar und sehen uns die berühmte Beatrice Gonzales an.« »Sie machen Witze, Don Pablo.« »Ich meine es ernst. Wir gehen in die Bar, trinken ein Gläschen Wein und werfen dabei einen Blick auf die Braut.« Sie wird vor Staunen sterben, wenn sie uns zusammensieht. Pablo Neruda und Mario Jiménez trinken zusammen einen Wein bei ihr in der Bar. Sie wird sterben. Das wäre sehr traurig, denn anstatt ihr ein Gedicht zu schreiben, müsste ich ihr dann eine Grabinschrift verpassen. Der Dichter schritt schon energisch aus, aber als er sah, dass Mario traumverloren auf den Horizont starrend zurückgeblieben war, wandte er sich um und sagte, »Was ist denn jetzt?« Der Briefträger fiel in Trab, und als er Neruda eingeholt hatte, sah er ihm direkt in die Augen. »Don Pablo, wenn ich Beatrice Gonzales heirate, wollen Sie dann wohl unser Trauzeuge sein?« Neruda kratzte sich das glattrasierte Kinn, tat so, als grüble er über die Antwort nach, und legte dann streng einen Finger an seine Stirn. »Erst trinken wir in der Bar einen Wein, und dann finden wir eine Lösung für beides.« »Für was beides?« »Für die Präsidentschaft und Beatrice Gonzales.« Musik Der Fischer, der Pablo Neruda in Begleitung eines jungen Unbekannten, der sich an einer großen Ledertasche mehr festhielt, als dass er sie trug, in die Bar kommen sah, beeilte sich, der neuen Serviererin den zu einem Teil vornehmen Besuch anzukündigen. »Hey!« Die Ankömmlinge setzten sich an einen Tisch vor dem Tresen und bemerkten hinter ihm ein ungefähr 17-jähriges Mädchen mit gelocktem, vom Wind zerzausten, kastanienbraunen Haar. Sie hatte melancholische, selbstbewusste braune Augen, rund wie reife Kirschen. Einen Hals, der in zwei Brüste überging, die verführerisch in einer zwei Nummern zu engen weißen Bluse steckten. Brüste, deren Spitzen zwar bedeckt, aber dennoch ungemein aufregend waren. Und eine jener Taillen, die man beim Tango nicht mehr loslässt, bis die Nacht und der Wein zu Ende sind. Nach einer kleinen Weile, gerade so viel, dass das Mädchen hinter dem Tresen hervorkommen und den Bretterboden des offenen Saales betreten konnte, trat der Teil ihres weiblichen Körpers in Erscheinung, auf dem alle ihre Vorzüge ruhten. Der gewölbte Sockel ihrer Taille, der sich in schwindelerregende Hüften teilte und von einem Minirock zur vollen Blüte gebracht wurde, der wie ein Signal auf ihre Beine wies, die, wie in einem langsamen Tanz über die kupferfarbenen Knie in nackten, erdverbundenen, runden Füßen endeten, von denen aus der Blick ihrer Betrachter gezwungen war, jedes einzelne Pigment der Haut wieder zurückzuverfolgen, bis hinauf zu den kaffeebraunen Augen, die es verstanden hatten, von Melancholie auf Schalkhaftigkeit zu wechseln, als sie am Tisch der Gäste angekommen war. »Ah, der König des Tischfußballs«, sagte Beatrice Gonzales und stützte ihren kleinen Finger auf den Wachstuchbezug. »Und womit kann ich dienen?« Mario hing an ihren Augen und versuchte, eine gute halbe Minute lang sein Gehirn dazu zu bewegen, ihm die Mindestinformationen zur Überwindung seines traumatischen Zustandes zu geben, der in der ihm unbeantworteten Frage bestand: Wer bin ich, wo bin ich, wie atmet und wie spricht man? Obwohl das Mädchen wiederholte: Womit kann ich dienen? Wobei sie mit dem ganzen Ensemble ihrer fragilen Finger auf dem Tisch trommelte, gelang es Mario Jiménez nur, sein Schweigen in völlige Stummheit zu verwandeln. Also richtete Beatrice Gonzales ihre gebieterischen Augen auf den Begleiter des Briefträgers und mit einer Stimme, die von der zwischen dem Geschmeide ihrer Zähne leuchtenden Zunge moduliert wurde, stellte sie ihm eine Frage, die Neruda unter anderen Umständen nur als ganz normal empfunden hätte. »Und was kann ich Ihnen bringen?« »Das Gleiche wie ihm«, antwortete der Dichter. Zwei Tage danach wurde der Dichter von einem ächzenden Lastwagen, der über und über mit Plakaten beklebt war, auf denen unter dem Bild des Poeten »Unser Präsident Neruda« zu lesen war, aus seinem Schlupfwinkel entführt. Er fasste diesen Vorgang in seinem Tagebuch so zusammen: Das politische Leben riss mich wie ein Donnerschlag aus meiner Arbeit. Wieder einmal bin ich zu den Menschen zurückgekehrt. Die Menschenmenge ist die Lehre meines Lebens gewesen. Ich mag zu ihr kommen mit der angeborenen Schüchternheit des Dichters, mit der Scheu des Schüchternen, doch kaum bin ich in ihrer Mitte, fühle ich mich verwandelt. Da bin ich ein Teil der wesenhaften Mehrheit, bin ein Blatt mehr des großen menschlichen Baumes. Ein bekümmert welkendes Blatt dieses Baumes kam, um ihn zu verabschieden. Der Briefträger Mario Jiménez. Er war untröstlich, auch dann noch, als der Dichter ihn umarmte und ihm mit feierlicher Geste die in rotes Leder gebundene, dreibändige Losada-Dünndruckausgabe seiner gesammelten Werke überreichte. Sein Kummer wich auch nicht von ihm, als er die Widmung las, die vor einiger Zeit jeden seiner Träume übertroffen hätte: Meinem geliebten Freund und Genossen Mario Jiménez, Pablo Neruda. Er sah den Lastwagen über den Feldweg davonfahren und wünschte, der aufgewirbelte Staub möge ihn wie einen massigen Leichnam ein für allemal unter sich begraben. Zwei Tage umlungerte er die Strandbar. die drei Bände auf dem Gepäckträger seines Fahrrads sowie ein Schreibheft der Marke Turm, das er in San Antonio gekauft und in das er etwaige Bilder in Worte zu fassen sich vorgenommen hatte, zu denen der Umgang mit der sturzflutartig über ihn hereinbrechenden Lyrik des Meisters ihn anregen würde. In diesen Tagen sahen ihn die Fischer, wie er sich mit dem vor dem Schlund des Meeres versagenden Schreibstift abmühte. Aber es blieb ihnen verborgen, dass er die Seiten mit nichtssagenden Kreisen und Dreiecken füllte, deren absolute Inhaltsleere das Röntgenbild seiner Vorstellungskraft war. Aber schon nach kurzer Zeit kam in der Bucht das Gerücht in Umlauf, der Briefträger Mario Jiménez schicke sich an, den Thron Pablo Nerudas zu besteigen, kaum dass der Dichter Isla Negra verlassen habe. Voll und ganz in seine ausgiebige Mutlosigkeit vertieft, wurde sich der Junge des Geredes und Gespötts erst an einem Nachmittag bewusst, als er, in den Extratouren blätternd, auf der Mole saß, auf der die Fischer ihre Muscheln verkauften. Da fuhr ein Lieferwagen mit aufmontierten Lautsprechern vor, aus denen zwischen Krächzen und Quietschen die Parole erscholl: »Gegen den Marxismus mit dem Kandidaten von Chile, Jorge Alexandri«, der durch einen weniger geistreichen, dafür aber der Wahrheit entsprechenden Satz ergänzt wurde: »Ein Mann mit Erfahrung an die Regierung, Jorge Alexandri Rodriguez«.